Auch wir wollen die Zukunft schmieden, gemeinsam schreiten Hand in Hand. Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig, Vaterland. Alte Not gilt es zu zwingen und wir zwingen sie vereint. Denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint. Sei beschieden, Deutschland, unserem Vaterland. Alle Welt sehnt sich nach Frieden, reicht dem Volke eure Hand. Wenn wir brüderlich uns einen, schlagen wir des Volkes Feind. Lass das Licht des Friedens scheinen, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint. Lasst uns pflügen, lasst uns bauen, lernt und schafft wie nie zuvor. Und der eigenen Kraft vertrauend, steigt ein Freigeschlecht empor. Deutsche Jugend, bestes Streben unseres Volks in dir vereint. Wirst du Deutschlands neues Leben und die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint.